in der Weste rein und die Drogen haben mich alles andere vergessen lassen. Ein Freund wollte mir das auslegen, aber ich hab nicht auf ihn gehört. Ich wollte in der Weste rein und die Drogen haben mich alles andere vergessen lassen. Ein Freund wollte mir das auslegen, aber ich hab nicht auf ihn gehört. Gehen seitlich aus oder reiten wir uns rein. Hältst du mich lang genug aus, bin ich bald wieder allein. Reißen wir uns gehen seitlich aus.